die Sozialdemokratische Partei, zusichernd die Beibehaltung der Monarchie und der Ersten Kammer, stieg zum Regierungsamt auf, während die Linkspartei, nachdem sie sich im Juni der Dritten Internationale angeschlossen hatte, zu einer Kaderpartei wurde, die nie wieder die Mitgliederzahl ihrer ersten Jahre erlangte. 1920, sagte Rogeby, mit der Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts, des Acht-Stunden-Tags, wenn auch immer noch mit Einschränkungen, 1920, mit der formellen Etablierung der Demokratie, war der Zugang zur tatsächlichen Volksmacht versperrt worden. Seitdem die Arbeitenden ihre Massenpartei zur Regierung gebracht hatten, erreichten sie nichts mehr durch den Klassenkampf. Alles wurde ihnen jetzt gegeben von oben, von der Partei, vom Staat, und auch die Niederlagen wurden nicht mehr getragen nach großen solidarischen Aktionen, sondern nach fehlgeschlagenen Verhandlungen oben, im Parlament, oder zwischen Gewerkschaftsleitung und Arbeitgeberverband. Die meisten von uns, sagte Rogeby, sahen in den 20er Jahren, in denen die Ausbeutung mit dem Stimmzettel aufgehoben werden sollte, verlorene Jahre. Die Sozialdemokratie aber regierte als Minorität, sagte Ström. In der zweiten Kammer befanden sich 133 Repräsentanten der bürgerlichen Parteien, 86 Sozialdemokraten und 11 Linkssozialisten gegenüber. In der ersten Kammer waren die Bürgerlichen doppelt überlegen. Anstatt den Erfolg nach fast 100-jährigem Andrängen greifbar machen zu können, hatte die Sozialdemokratische Partei einen Staat zu leiten, über den von den Unternehmern der Bankrott verhängt worden war. »Seht«, wurde den Regierenden zugerufen, »wie ihr fertig werdet damit«, und es war offenbar, dass sie bald würden aufgeben müssen. Die Hochkonjunktur nach dem Krieg hatte den Industriellen Maximalprofite eingebracht. Bis zum Letzten waren die Arbeitenden ausgepumpt worden. Da konnten sie sich, eine Zeit lang, selbst überlassen bleiben, als Reserve, die die Fabrikanten nichts kostete. Zu eingeleiteten Kursfällen und Betriebsstilllegungen wurden die Löhne herabgedrückt, vielerorts bis zu 50%. Aufbegehrende Gewerkschaftsabteilungen wurden in die Aussperrung versetzt. Mit Streiks wäre der Krise nicht beizukommen gewesen. Bald wuchs die Zahl der Erwerbslosen auf 100.000 an. Allein in der Metallindustrie wurden über 10.000 Arbeiter entlassen. An Sozialreformen war nicht zu denken. Alle Anträge wurden niedergestimmt. Es ging jetzt nur darum, Unterstützungsgelder für die betroffenen Familien aufzubringen. Später mussten wir bestätigen, sagte Ström, dass die Sozialdemokratische Partei den Entwicklungsprozess doch vorantrieb, indem sie, die durch Erpressungen niedergezwungen werden sollte, an den demokratischen Prinzipien festhielt. Auch uns, sagte er, war die Ablehnung der Gewalt, die Verurteilung des Staatsstreichs, wie sie von der Sozialdemokratie vorgebracht wurden, näher als die Diktatur des Proletariats, die wir nun in unserem Programm anerkannt hatten. Unsere Gemeinschaft mit dem Sowjetstaat war moralischer Art. Wir kämpften an gegen uns selber, wenn wir auftraten als Gegner Brantings, der den Gedanken der sozialistischen Evolution abhob vom Sozialismus als Glaubenslehre und der uns, die wir Anhänger Luxemburgs gewesen waren, ihre einstige Befürchtung vorhielt, dass die proletarische Diktatur zur Diktatur des Parteiapparats über das Proletariat werden könne. Im Konflikt zwischen der Aufgabe, sagte Ström, alle Kräfte der Verteidigung Sowjetrusslands zur Verfügung zu stellen und der Einsicht, dass wir eine nationale Unterlage für die Richtlinien unserer Partei zu schaffen hatten, gerieten wir in einen Zustand der Handlungslähmung. Die revolutionären Schlagworte, die uns von der sowjetischen Partei übermittelt worden waren, entsprachen den Kräfteverhältnissen im Land weniger als je zuvor. Dennoch durften wir sie nicht aufgeben, weil dies unseren Ausschluss aus der Komintern herbeigeführt hätte. Der Gesichtspunkt, dass wir existieren konnten nur als Teil der von der sowjetischen Partei geleiteten Weltorganisation, stieß auf die Meinung, dass wir lebensfähig wären erst, wenn wir unsere Autonomie hergestellt hätten. Und beides war richtig. Eine Vernichtung der Sowjetordnung würde auch unsere Vernichtung bedeuten, wie das Fehlen praktischer Vorschläge zu den Tagesfragen uns in den Augen der Bevölkerung, die nicht nach Mythen, sondern nach Brot und Arbeit verlangte, die Glaubwürdigkeit nahm. Wir versuchten, die beiden extremen Notwendigkeiten miteinander zu verbinden. Lindhagen, Höglund, Kilbohm und Aschberg, der Bankier, reisten im Widerstreit zur Regierung, die die diplomatischen Beziehungen zum sowjetischen Russland abgebrochen hatte, mehrmals nach Moskau, um Hilfsaktionen einzuleiten und Handelswege zu öffnen. Und gleichzeitig machten wir uns daran, noch einmal unsere Vorstellung zu bestimmen von einer sozialistischen Partei auf humanistischem Grund, unter Einbeziehung aller demokratischen Rechte. Hätten wir, sagte er, die Absichten, die zwischen uns vorherrschend waren, verwirklichen können, so wäre eine Partei entstanden, die eine Zukunft besaß. Doch 1920, als die Thesen der Komintern zur Abgrenzung von der Zweiten Internationale ausgegeben wurden, galten wir bereits als Sektierer, Opportunisten, kleinbürgerliche Elemente, nicht wert, dem Zentralkomitee einer Sektion der Kommunistischen Internationale anzugehören. Was wir wollten, wurde entstellt und verächtlich gemacht, wie einmal die Lehren der Frühsozialisten. Mit dem Aufkommen einer streng disziplinierten, hierarchisch gebauten Partei war Denkern wie Babeuf, Buonarroti, Auvin, Blanc, Cabet die Wissenschaftlichkeit abgesprochen worden. Sie wurden höchstens als Impulsgeber anerkannt, im Übrigen zu Schwärmern, Phantasten erklärt. Für uns waren ihre Utopien immer noch etwas Erstrebenswertes. Ergänzt durch neue ökonomische Erkenntnisse ließen sie sich einschmelzen in ein gesellschaftliches Bild, das unseren Anschauungen und den Traditionen im Land besser entsprach als das autoritäre Muster, dem wir uns fügen sollten. Die sowjetische Partei aber musste zu dieser Zeit des Bürgerkriegs, der Blockadenmaßnahmen und Angriffspläne der Entente den ausländischen Parteien vertrauen können, sagte Roggeby. Sie brauchte Stützpunkte, musste gewiss sein, dass diese nicht von sozialdemokratischen Interessen dominiert wurden. Was in Russland vollbracht und nun der Zerreißprobe ausgesetzt worden war, sollte im Westen aufgenommen und weitergeführt werden. Und da zeigte sich immer wieder das Versagen des Proletariats gegenüber den militärischen und wirtschaftlichen Institutionen und der Sozialdemokratie, die das alleinige Verfügungsrecht über die Arbeiterbewegung beanspruchte. Radikalität vorspiegelnd kehrte die Parteiführung in ihrem neuen Programm zurück zur Definition des antagonistischen Konflikts zwischen Arbeit und Kapital, sprach nicht von Ausgleich und Versöhnung, sondern vom Klassenkampf als einzigem Mittel, das System der Ausplünderung zu beseitigen. Zugleich aber wurde die militante Einstellung widerrufen durch die Behauptung, dass der Kapitalismus nicht imstande sei, die wachsenden Produktivkräfte auszunutzen. Nach dem Erreichen des höchsten Stands der Akkumulation würde er sich seiner eigenen produktiven Kraft entleeren und ersetzen lassen müssen durch die industrielle Demokratie. So weckte die Sozialdemokratische Partei in ihrem Niedergang den Eindruck, dass die von den Kapitalbesitzern heraufbeschworene Krise schon die Vorstufe sei zu einer sozialisierten Gesellschaft. Wie immer wieder in den folgenden Jahren übernahm die Sozialdemokratie, was von linker Seite her als Anregung gegeben worden war. Wigfors, der sozialdemokratische Finanzexperte, verstand es, die Fragen der Einflussnahme auf die Produktion und des ökonomischen Kampfs gegen die Zwangsmaßnahmen der Arbeitkäufer, wie sie von der Linkspartei aufgeworfen wurden, sogleich unter Ausschließung der verlangten Arbeiterräte der reformistischen Bahn anzupassen. Während Kilbohm und Linderoth die kommunistischen Praktiker innerhalb der Gewerkschaften wirkten, um diese von den unteren Reihen her zu aktivieren, propagierten die sozialdemokratischen Funktionäre die Bildung von Betriebsräten, die als Instrument der Kontrolle über die Vorgänge auf dem Arbeitsplatz dienten, sich jedoch ausgaben als Plattform zur Herstellung des Mitbestimmungsrechts. Als die Linkspartei aufrief zu außerparlamentarischen Handlungen gegen die bürgerlichen Restaurationsversuche und zur Bewaffnung der Arbeiterklasse, wies die Sozialdemokratische Partei auf den ruhigen, experimentellen Gang ihrer Unternehmungen hin. Gegen die offensive Linie, sagte Roggeby, verstieß vor allem die liberale und pazifistische Haltung in der Linkspartei selbst. Ein humanistisches Manifest bot die Gruppe um Lindhagen an, als Alternative zum kommunistischen Manifest. Kata Dahlström, zum Buddhismus übergegangen, agitierte für die Religionsfreiheit und auch Höglund, der Vorsitzende, und Ström, Parteisekretär, zogen es vor, nicht von der Bewaffnung des Proletariats, sondern nur von der Entwaffnung der Bourgeoisie zu sprechen. Wir brauchten Zeit, sagte Ström. Aber es war keine Zeit, sagte Roggeby. Lenins Schriften waren bei uns noch nicht mal erschienen, sagte Ström. Wir entwarfen eine politische Strategie, eine Staatstheorie, untersuchten die Möglichkeit einer Allianz mit der Sozialdemokratischen Partei, erhielten aber nur Anweisungen, die dem russischen Kriegskommunismus angepasst waren. Und Radek und Sinoviev trieben schon den Keil zwischen uns, die sie als Revisionisten ansahen, und jenen, die entschlossen waren, sich der Komintern unterzuordnen. Wir hätten die Meinungsverschiedenheiten zu einer Synthese bringen und die Entwicklung mit einer geeinten Partei und gemäß unserer spezifischen Bedingungen nach links wenden können, mussten jedoch, wider besseres Wissen, die Richtung der Zerteilungen wählen. Nachdem die Sozialdemokratische Partei sich nun als unvermögend erwiesen hatte, die Verelendung im Land zu beheben, konnte die Forderung verbreitet werden, dass die Bürgerlichen zur Regelung der Arbeitsverhältnisse wieder in die Ministerien eintreten müssten. Und im Oktober schon, nach der Wahl der Zweiten Kammer, bei der die Sozialdemokraten 11 Mandate verloren, wurde die Rechtspartei mit einem Gewinn von 15 Sitzen vom König beauftragt, die Regierung zu bilden. Wenn Roggeby nachdachte über die Jahre seiner Jugend, spürte er das Eingeschnürtsein, das zum Erbteil der Arbeiterklasse geworden war. Auf dem Land war die Rückständigkeit am umfassendsten. Dort gab es keinen 8-Stunden-Tag, dort wurde 12 bis 14 Stunden gearbeitet, manchmal noch länger, für einen Hungerlohn. Und mit dem Stimmrecht war es so, sagte er, dass zur Wahl der Zweiten Kammer der Mann, die Frau noch nicht, erst nach dem 24. Lebensjahr an die Urne gehen durfte und zur Kommunalwahl nach dem 27. Jahr, was beim Abstand zwischen den Wahlen oft einen weiteren Aufschub des Alters und den Ausschluss vieler der jüngeren, aktiven Arbeiter bedeutete. Im März 1921, sagte Ström, trugen wir zur weiteren Schwächung des sozialistischen Blocks bei, indem wir beim Streit um die Annahme der 21 Thesen als Bedingung zur Mitgliedschaft in die Komintern unsere Partei auseinanderrissen. Unversehens waren wir dahin gekommen, sagte er, eine dieser sogenannten Säuberungsaktionen vorzunehmen, wie sie nun auch in der Deutschen Partei begannen. Lindhagen, Wennerström und Fabian Monson, die eine freistehende Partei wünschten, wurden ausgestoßen von uns, die wir die Reichweite der Bindung an die Komintern noch nicht erkannten. Die Anzahl der Mitglieder, die inzwischen auf 16.000 gesunken war, verminderte sich um weitere 6.000. Fast die Hälfte der Abgeordneten ging der Partei verloren. Die Fraktion, die von Lindhagen unter ihrem alten Parteinamen noch 2 Jahre lang fortgeführt wurde, um dann in der Sozialdemokratischen Partei aufzugehen, behielt 5 Mandate, während die Kommunistische Partei, wie sie sich fortan nannte, nur noch zwei Sprecher in der zweiten Kammer besaß. Im Herbst 21, als auch die Frauen das Stimmrecht erhalten hatten, konnte die Sozialdemokratie es von 75 auf 93 Sitze bringen und in dieser Ballade vom Schwanken der Zahlen die Regierungsämter aufs Neue übernehmen von der Rechtspartei, die von ihren 72 Mandaten 10 eingebüßt hatte. Die Unternehmer gingen sofort zur Offensive über. Im Januar 22 wurden, zusammen mit den Jugendlichen, über 200.000 Arbeitslose gerechnet, fast 20% aller Erwerbsfähigen. Die Sozialdemokratische Partei stellte sich nun als radikale Oppositionspartei dar. Mit Palmstiernas Versetzung als Botschafter nach London und der Vorschiebung des Volkswirtschaftlers Wigfors schien die alte, patriarchalisch-liberalistische Haltung eingetauscht worden zu sein gegen eine dem modernen, rationalisierten Produktionswesen angemessene Linie. Bei der Revolte in Kronstadt, den missglückten Aufständen in Deutschland, der Absage an die Weltrevolution, der Einführung der neuen ökonomischen Politik zum Aufbau des Sozialismus in einem Land, den bei Lenins Erkrankung beginnenden Kämpfen um die Nachfolgeschaft und bei unserer Zerworfenheit, in der eine Sprengung sich wieder anbahnte, sagte Ström, musste die Sozialdemokratische Partei mit ihrer unbeirrten parlamentarischen Tätigkeit, ihrer seit Jahren und auf Jahre hinaus gleichbleibenden Führung den Eindruck von Solidität wecken. Indem die sowjetische Partei nun an das Aufholen kapitalistischer Arbeitsbedingungen ging, Konzessionen und Gewinnanreize an Industrie und Landwirtschaft vergab, näherte sie sich, sagte er, den Methoden an, die auch die Sozialdemokratie verfolgte, um über den Staatskapitalismus zum Staatssozialismus zu gelangen. Dies konnten die sozialdemokratischen Ideologen vorteilhaft bei der Wahlpropaganda verwenden, ihre friedliche Alternative ausspielend gegen die diktatorische Gewalt. Wenn am 1. Mai, sagte Roggeby, Zehntausende sozialdemokratischer Arbeiter unter den roten Fahnen den Karla-Weg entlang durch die Viertel der Hochbourgeoisie, die Internationale singend, begleitet von den Hohnrufen aus den Fenstern, zur Versammlung auf dem Ladugårdsfeld zogen, so war es, als sei zwischen den Zielen der Arbeiterparteien nicht zu unterscheiden, werktags aber traten die Gegensätze hervor. War ihnen die Kampfhymne auch noch gemeinsam, so sahen die Kommunisten ihre Anstrengungen verbunden mit den Geschehnissen in anderen Ländern und versuchten die Front gegen den Kapitalismus zu stärken, während die übrigen, die große Mehrzahl, geprägt von der Politik des Nachgebens, der Kompromisse, oft ermüdend, sich wieder aufraffend, im April 23 geschlagen, im Herbst 24 ihrer Partei die Regierungsstellung zurückerobernd, den Weg der Tagesreformen gingen, der, es kam nur darauf an, die Partei stark genug zu machen, den Zugang zum Wohlstand für alle versprach. Die Grundlage der Arbeiterbewegung aber waren die Gewerkschaften. Dort rangen die Parteien um die Leitung der Arbeitenden. Es war, als sollte immer wieder die These bewiesen werden, dass sie von sich aus nicht weiter als bis zum gewerkschaftlichen Denken kommen konnten. Die sozialdemokratischen Funktionäre versuchten, sie im Rahmen der obligatorischen Zusammengehörigkeit mit der Massenpartei, eben der Partei, der die Gewerkschaften zu revisionistischen Zwecken dienten, festzuhalten. Die kommunistischen Kader trachteten danach, sie zu revolutionären Handlungen vorzubereiten. Bei der Bemühung der beiden Parteien um ein Bündnis zwischen den Industriearbeitern und dem Landproletariat zeigten sich die Widersprüche, die zur Verschärfung der Feindlichkeit zwischen den Parteien und zum zweiten Bruch in der kommunistischen Partei führten. Höglund und Ström wollten zur Herstellung einer gemeinsamen Front mit dem sozialdemokratischen Vorstand zusammenarbeiten, die Komintern jedoch verordnete parteipolitische Trennung. Die Einheitsfront, um zu einer effektiven Front gegen das Monopolkapital zu werden, musste unter der Leitung der Kommunistischen Partei stehen. Für diese Front sollten die Arbeitenden gewonnen werden. Wieder ging es in den oberen Gremien der Partei um Prinzipfragen, um Haarspaltereien, um Erörterungen, ob der Kapitalismus sich in der Epoche des Niedergangs befände und die revolutionäre Konzentration des Proletariats deshalb angebracht sei oder in einer Phase der Stabilisierung, die einen taktischen Rückzug erfordere. In den unteren Reihen der Partei blieben die Gründe der Streitigkeiten unverständlich. Die Mitglieder insgesamt nur noch 9.400, die zu einem Zusammengehen mit den sozialdemokratischen Arbeitern bereit waren, wurden von der Spaltung überrascht. Nach Lenins Tod, sagte Ström, war das Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale nur noch eine Instanz, die Verhöre ausübte, Strafen erteilte, Abbitte, Bekenntnisse, Buße verlangte. Höglund, der für Trotzki Stellung genommen hatte, war in Moskau von Sinowjew und Bucharin beschimpft worden. Auch ich, sagte Ström, wurde unmarxistischer, unrevolutionärer Haltung bezichtigt, weil ich in einem Buch die eben aus der sowjetischen Partei verstoßene Balabanow erwähnt hatte, und so gerieten wir kurz vor den Wahlen, zu denen die Sozialdemokratie die Bevölkerung sammelte, in den Hader um den einzigen wahren Glauben. Die beiden Gruppen, von denen die eine die Loslösung von der Internationale, die Wiederherstellung der Handlungsfreiheit forderte, die andere für die Hauptaufgabe eintrat, die in die Isolation gedrängte Sowjetunion zu schützen, hielten die Partei noch aufrecht, bis die Wahlen vorüber waren. Von den 7 Mandaten, die sie im Vorjahr gewonnen hatten, verloren sie 2. 11 neue Sitze in der zweiten Kammer erhielt die von der aufgelösten Linkspartei verstärkte Sozialdemokratie. Beim Kongress im November fand die Sprengung statt, die zur Bildung zweier kommunistischer Parteien führte. Höglund, der bisherige Vorsitzende, und Ström, Parteisekretär, hatten die Majorität des Zentralkomitees und der Mitglieder hinter sich. Die legitime Teilung der Partei für sich beanspruchend, schlossen sie Kilbom, Linderoth, Silen und Nerman aus, die in der Redaktion der Parteizeitung die Mehrheit besaßen. Diese ihrerseits, denen von der Komintern das Recht auf die Partei zugesprochen worden war, schlossen Höglunds Gruppe aus. Beim handgreiflichen Kampf um die Zeitung Volkets Dagblatt trug die Minderheit den Sieg davon. Die Unabhängigen machten eine konkurrierende Zeitung, Nya Folkets Dagblatt, auf. Indem beide Gruppen von sich behaupteten, dass sie die richtige kommunistische Partei repräsentierten, trugen sie ein Jahr lang zur Verwirrung der Arbeitenden bei. Dann aber, so sagte Roggeby, kehrten die meisten derer, die Höglund und Ström gefolgt waren, zur Kominternpartei zurück. Die reformistischen Tendenzen in der unabhängigen Partei waren immer stärker hervorgetreten. Die Notwendigkeit einer proletarischen Partei machte sich geltend. Auch hatten die Angriffe der Komintern gegen die Sozialdemokratie an Überzeugungskraft gewonnen. Es war so, sagte Ström, dass wir das Prinzip der Diktatur des Proletariats zunächst gutgeheißen hatten, für eine Übergangsperiode, wie von Lenin in Aussicht gestellt. Auch waren wir bereit gewesen, unsere Beschlüsse im Sinn des demokratischen Zentralismus zu fassen, soweit dieser tatsächlich von unten nach oben erfolgte. Dann aber, als der sowjetische Zentralismus über unsere Entscheidungen entschied, sahen wir uns gezwungen, zu unseren ursprünglichen Begriffen zurückzukehren. Wir boten der Komintern, sagte er, die Beibehaltung naher Beziehungen an. Dies ließ ihre Doktrin nicht zu. Wir wurden als Ketzer verdammt, was uns nur noch in unserem Wunsch bestärkte, eine sozialistische Partei nach unseren eigenen Gepflogenheiten zu errichten. 1926 aber, nach Brantings Tod und der kurzen Regierungsübernahme durch Sandler, waren wir zur Einsicht gelangt, dass sich von der kleinen Partei aus nichts erreichen ließ, dass wir nie hinauskommen konnten über Anträge, die entweder verfielen oder von der Sozialdemokratie übernommen werden mussten, dass wir die Massenpartei brauchten, denn allein hier fanden wir Zugang zu allen Schichten der Arbeitenden. Anfangs empfanden wir unsere Rückkehr als eine Demütigung. Doch auch die Sozialdemokratische Partei hatte in diesem Jahr eine Niederlage erlitten und die Regierung wieder an die Bürgerlichen abgeben müssen. Sie benötigte beim erneuten Ansteigen einer reaktionären Welle jede Unterstützung. Und er ging gleich dazu über, sagte Roggeby, sich bei seinen alten Genossen anzubiedern und Branting, den Erzvater, in Schriften zu verherrlichen. Das Ausscheiden der Reformisten habe sich als ein Gewinn für die Kommunistische Partei erwiesen. Im Jahr 28 war die Zahl der Mitglieder von 4.000 auf 18.000 angewachsen. Bei den Wahlen in diesem Jahr brachte sie es mit fast 6,5% der Stimmen ihrem bisher höchsten Anteil auf 8 Mandate. Für uns, die wir damals zum Kommunismus kamen, sagte Roggeby, war es eine Selbstverständlichkeit, dass die Partei im Einvernehmen handelte mit dem von den Westmächten bedrohten sozialistischen Staat. Wir sahen weniger die brutalen Regelungen in der Sowjetunion als die Erfolge bei der Industrialisierung und Kollektivierung. Die bürgerliche Regierung, wieder einmal mit Lindmann, dem Führer der Rechtspartei, als Ministerpräsident, stimmte in ihrer Außenpolitik überein mit dem Ansinnen der Westmächte, den sowjetischen Aufbau zu zerstören. Im Innern bekämpfte sie die fachlichen Organisationen, ließ die Streikbrecherkommandos verstärken und Gefängnisstrafen an kommunistische Agitatoren ergehen. Mehr und mehr hatte sich die von Wigfors ins Parteiprogramm eingetragene industrielle Demokratie als ein Werkzeug zur Herbeiführung der Verständigung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gezeigt. Wigfors war, gerade weil er als progressiv galt, am besten dazu geeignet, die Arbeitenden hinters Licht zu führen. Er sprach ihnen die Kraft zur revolutionierenden Veränderung der Gesellschaft ab, wies auch auf ihre mangelnden Fähigkeiten hin, hohe Posten in Industrie und Staat zu übernehmen. Doch um sich von den Sozialisierungsplänen nicht ganz abzuwenden, stellte er Schulen und andere Institutionen unter gewerkschaftlicher Verwaltung in Aussicht, an denen Arbeiter zu künftigen Betriebsleitern herangebildet werden sollten. Die industrielle Scheindemokratie kam allein den Unternehmern zugute, denn unter der Vorspiegelung des Mitspracherechts, von Mitbestimmungsrecht keine Rede, konnten die technischen Erfahrungen und Einsichten der Arbeiter zur Erhöhung der Produktionsleistung verwendet werden. Der Streik in den Grubendistrikten, der ein halbes Jahr lang durchgehalten wurde, führte nicht zu den großen einheitlichen Kampfaktionen gegen das Finanzkapital, das jetzt, nach der Analyse der Komintern, in Schweden sein imperialistisches Stadium erreicht hatte, sondern zu einem Abkommen, das nur wieder die Ohnmacht der Arbeiterorganisationen hervorhob. Zwischen den Gewerkschaftsbürokraten und dem Arbeitgeberverband wurden die seit der Kapitulation nach dem Generalstreik 1902 geltenden Absprachen gesetzlich befestigt und neue Paragraphen entworfen, die ein Jahrzehnt später in Salzjöbaden beglaubigt werden sollten. Kollektive Lohnverträge nach den Bedingungen der Arbeitgeber wurden den Fachverbänden aufgezwungen. Mit dem Streikverbot während der geltenden Vertragsperiode wurde der Arbeitsfriede hergestellt. Den Unternehmern wurden die Privilegien verbürgt, nach eigenem Ermessen Arbeitskräfte anzustellen und zu entlassen, Betriebe zusammenzuschließen oder niederzulegen. In Konfliktsituationen stand Streikbrechern das Recht auf freie Arbeitsausübung zu. Nicht nur die Fachabteilung, sondern jeder einzelne Arbeiter war von jetzt an verantwortlich für das Einhalten der Verordnungen. Übertretungen wurden von einem Arbeitsgericht geahndet. Recht war, sagte Roggeby, was den Besitzern der Produktionsmittel nutzte, Unrecht, was die Arbeitenden auf eigene Hand unternahmen. Wenn Ström über diese Zeit sprach, so war es, als habe er stets die Argumente der Sozialdemokratie vertreten. So dauerhaft war das Gefüge der Sozialdemokratischen Partei, dass alle Abweichungen sich wie Zufälligkeiten darin verloren. In der Kollaborationspolitik der Gewerkschaftsführung sah er keinen Verrat. Es wurde bloß vollzogen, was den Umständen entsprach. Die Produktionsmittel waren in den Händen der Kapitalisten, es herrschte Hochkonjunktur, Angriffe gegen die bestehende Gesellschaft würden sich gegen die eigenen Erwerbsmöglichkeiten richten. In der zweiten Kammer hatten 90 Sozialdemokraten und 8 Kommunisten, 73 Vertreter der Rechtspartei, 27 Angehörige des Bauernverbands und 32 Liberale vor sich. In der ersten Kammer wurden 52 Sozialdemokraten und ein Kommunist von 97 Bürgerlichen dominiert. Wollten wir nicht die Zerschlagung aller erreichten Sozialreformen, sagte Ström, so hatten wir nachzugeben in den Fragen der Wirtschaft. Roggeby sagte, die Parole der Komintern, Klasse gegen Klasse, die sich sowohl gegen die Kapitalbesitzer als auch gegen die Sozialdemokratie richtete, sei berechtigt gewesen. Sollte dem Imperialismus der Kampf angesagt werden, so war die Sozialdemokratie, die sich zu dessen Hilfskraft gemacht hatte, einzubeziehen. Die Bezeichnung der Sozialdemokraten als Sozialfaschisten aber vergiftete die Atmosphäre in den Gewerkschaften. Wieder gingen in der Kommunistischen Partei die Meinungen auseinander, auf welche Weise die fachliche Arbeit betrieben werden solle. Nach Einschätzung der Komintern stand das kapitalistische System in der Folge der Überproduktion, der hemmungslosen Spekulationen vor einer weltweiten Krise. Der Zeitpunkt revolutionärer Möglichkeiten war gekommen. Eine Einheitsfront der Arbeiterklasse würde den Imperialismus in seiner Schwächung zu Fall bringen können. Beim Angriff auf die Sozialdemokratie war jedoch streng zu unterscheiden zwischen Arbeiterschaft und Führung. Linderoth und Silen riefen ein Einheitskomitee hervor, das die Gewerkschaftsmitglieder mobilisieren sollte. Die Gruppe um Flieg und Kilbom indessen rechnete mit einem Andauern der Konjunktur. Auch wurde dort die Opposition für zu schwach gehalten, um die sozialdemokratischen Gegenmaßnahmen tragen zu können. Leitende Kommunisten waren sogleich ausgesperrt worden. Der Ausschluss aus den Gewerkschaften drohte jedem, der dem Komitee beitreten wollte oder mit diesem sympathisierte. Kilbom und mit ihm die Mehrzahl der fachlichen Funktionäre ging davon aus, dass die Einheitsfront nur in Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratischen Partei zustande kommen konnte. Die Gewerkschaften mussten intakt bleiben. Die kommunistischen Kader durften sich nicht von den Mitgliedern der anderen Arbeiterpartei isolieren. Ihr Dilemma war unlösbar. Die sozialdemokratische Führung war zu keiner Allianz bereit, und auch von der Komintern wurde der Vorschlag zur Errichtung einer Einheitsfront von oben im Bündnis mit dem sozialdemokratischen Parteivorstand als pazifistisch und opportunistisch abgewiesen. Das Einheitskomitee, sagte Ström, wollte nicht Einheit schaffen, sondern die Landsorganisation splittern. In der Komintern-Treuengruppe wurde erwartet, dass die Arbeitenden sich der von unten her gebildeten Front anschließen würden. Doch nur wenige waren bereit, durch den Beitritt zur Opposition den fachlichen Ausschluss auf sich zu nehmen und damit ihren Arbeitsplatz zu riskieren. Die Komintern drang auf verschärfte Konfrontationen. Kilboms Gruppe verlangte die Beibehaltung der gewerkschaftlichen Ordnung. Auch diesmal, sagte Roggeby, war es unvorstellbar, dass die Partei unter den Kontroversen zerbrechen würde. Das Zentralkomitee würde es nicht auf sich nehmen wollen, meinten die Mitglieder, die Partei in ihrer gestärkten Position der Rechthaberei wegen aufs Spiel zu setzen. Doch anstatt die fachliche Arbeit weiter auszubauen, sagte Ström, entriss sich die Partei ihrer Basis. Was sich in den Oktobertagen 1929 abspielte, sagte er, hatte mit marxistischer Wissenschaftlichkeit, mit Disziplin, proletarischer Verantwortung nichts mehr zu tun. Flick, der Vorsitzende der Partei, und Kilbom, Chefredakteur der Parteizeitung, mit der Mehrheit des Zentralkomitees, der Abgeordneten, der gewerkschaftlichen Vertrauensleute hinter sich, schlossen Silen, Linderoth und deren Anhänger aus. Diese indessen, denen eine Kommission der Komintern, geleitet von Manuilski und Ulbricht, das Recht auf die Führung der Partei zugesprochen hatte, schlossen die Majoritätsgruppe aus. Es wiederholte sich, was sich 5 Jahre zuvor auf Anweisung der Komintern vollzogen hatte, doch diesmal, sagte Ström, zeichneten sich in dem Wahn, der um sich griff, schon die kommenden Ausartungen in der sowjetischen Partei ab. Die Verfolgung Andersdenkender begann, metaphysische Dimensionen anzunehmen. Am 9. Oktober, sagte er, als die Kommunisten unter Schlägereien und Pistolenschüssen um Parteilokale, Kassen, Matrikel, um die Zeitungen, die Archive kämpften, verstand ich, warum die Arbeiter in diesem Land zur sozialdemokratischen Partei hielten. Die Unversöhnlichkeit, sagte Roggeby, war begründet gewesen. Bis ins Letzte hatten die Sozialdemokraten und mit ihnen die Kommunisten, die zur sozialdemokratischen Ideologie neigten, festgehalten am Glauben an die Stabilität der kapitalistischen Ökonomie. Sie hatten damit der Entwicklung freien Lauf gelassen, die zur Katastrophe führen musste. Das Zustandekommen der proletarischen Front war verhindert worden, weil die einen zu schnell, mit Gewalt, die Initiative an sich reißen wollten, sagte Ström. Weil die anderen, sagte Roggeby, immer noch glaubten, es ließe sich mit der Bourgeoisie verhandeln. Während die Sozialdemokraten sich der Vision des Volksheims hingaben, die von Per Albin Hansson zur Verschleierung aller ungelösten Probleme erlassen worden war, und die Kommunisten ihre Partei zersprengten, wobei Kilboms Gruppe die Druckerei des Folkets Dagblad an der Lundmakargata, Silens Trupp die Parteizentrale an der Torsgata zufiel, 7000 Mitglieder sich in der unabhängigen Partei sammelten, 4000 nur noch in der Komintern-Sektion blieben und die restlichen 7000 dem Parteileben auf einige Jahre verloren gingen, hatte das Kapital nach der Voraussage der Komintern seine äußerste Expansion erreicht und schritt zu einer eigenen gewaltsamen Neuverteilung. Wieder einmal war es an der Zeit, die Arbeiterklasse zu entmachten, sie der Möglichkeit, Forderungen zu stellen, zu berauben. War es nicht geglückt, die Sowjetunion zu vernichten, so konnte doch durch die Hervorrufung von Not und Elend den Arbeitenden und ihren Organisationen Schaden zugefügt werden. Dabei schonte die anarchistische Finanzherrschaft ihr eigenes Lager nicht. Riesige Verluste nahm sie hin, um ihr System zu erhalten. Am 3. Oktober waren an der Wall Street mit rasenden Kurswellen die Manöver eingeleitet worden, die zur Aufreibung der Schwächeren, zum schließlichen Triumph der Giganten führen sollten. Zuerst wurden die Besitzlosen betroffen. Die Arbeitslosigkeit würde sie schnell zermürben, gefügig machen zur Unterwerfung. Zugrunde gerichtet wurden die kleineren und mittleren Händler und Sparer. Firma kämpfte gegen Firma, Monopol gegen Monopol, Konzern gegen Konzern, Trust gegen Trust, bis nur die Stärksten, die Konkursmassen billig aufkaufend übrig blieben. Und die Leiter der Arbeiterparteien, verblendet in ihrer Uneinigkeit, gaben dem Imperialismus noch einmal eine Frist, dass er sich erholen und rüsten könne zur höchsten Möglichkeit der Ausplünderung, dem Krieg. Das Vorhandensein einer zweiten kommunistischen Partei, sagte Roggeby, habe ihn nicht bekümmert. Es tat nichts, dass die Partei Linderoths und Silens, der er im August 1930 beitrat, klein war, gehörte sie doch einer weltumfassenden Bewegung an. Für ihn fand die Auseinandersetzung zwischen Arm und Reich auf internationaler Ebene statt. Auch später, als die deutsche Partei zerschmettert, die sowjetische der Selbstzerfleischung ausgeliefert wurde, sah er, was in China entstand, in Indochina, Spanien. Hatte ihn das Fortdauern der proletarischen Solidarität gelehrt? Und jetzt, da die Sozialdemokratie zusammen mit den Bürgerlichen regierte, gab es für ihn die verschwiegene, auf die Zukunft gerichtete Tätigkeit im schwedischen Untergrund. 1930, sagte er, wurde die Partei von Grund auf neu gebaut. Hielten viele auch noch fest an dem Mittelweg eines Nationalkommunismus, den Flieg und Kilbom ihnen erboten, so stießen andere doch wieder zur Kominternpartei. Noch konnte diese bei den Wahlen im Herbst nur 1% der Stimmen auf ihre Seite bringen, während Kilboms Partei 3% erreichte. Der Aufstieg des deutschen Faschismus aber, die Bildung nationalistischer Brigaden in Schweden, die beginnenden Auswirkungen der Wirtschaftskrise, die Sonderabteilungen der Staatspolizei zur Verfolgung radikaler Arbeiter, die militärischen Aktionen gegen die Streikenden, die wachsende Zahl der Arbeitslosen, die Lohnsenkungen und Aussperrungen, dies alles verlangte nach einer Partei, die eine Gegenwehr organisieren könnte. Doch auch in den Gewerkschaften, wo fast alle kommunistischen Funktionäre hinter Kilbom standen, musste die Arbeit von vorn begonnen werden. Die hervorgerufene fachliche Opposition wurde nun sowohl von der reformistischen Leitung als auch von der gewerkschaftlich loyalen kommunistischen Partei bekämpft. Trotzdem, sagte Roggeby, fanden wir uns oft zu gemeinsamen Aktionen zusammen. Er dachte an das Gemetzel von Odalen. Das Bild flammte auf neben der Erschießung der Insurgenten von Madrid, neben Guernica. Nicht in der gespenstischen Düsternis Goyas und Picassos, die eine Einheit mit dem Geschehnis herstellte, sondern im Kontrast zum hellgrünen schwedischen Vorsommer zeigte sich die Brutalität. Es tobte kein Krieg, keine fremden Heerscharen besetzten das Land. Nur die Arbeit war niedergelegt worden in den Sägewerken und Papierfabriken Marma, Graninge, Utansjö und Sandviken, an der Mündung des Ungermann-Elfs und Versteg, der Direktor des Konzerns, hatte Streikbrecher herbeiholen lassen. Am Donnerstag, den 14. Mai 1931, um 12 Uhr mittags, versammelten sich 8000 streikende Arbeiter, Sozialdemokraten und Kommunisten, Gewerkschaftsmitglieder alle, vom Volkshaus in Frohnö, um einen Protestmarsch anzutreten. Bei strahlender Sonne setzte sich der Zug in Bewegung in Richtung Lunde, wo die Schiffe der Streikbrecher am Hafenkai lagen. Vielen der Eltern, die in den Reihen gingen, wurden die großen Demonstrationen vor 2, 3 Jahrzehnten gegenwärtig. In Sonntagskleidern, mit den Fahnen und Standarten ihrer Fachabteilungen, angeführt von einem Blasorchester, zogen die Arbeiter den Feldweg entlang, zwischen dem glitzernden Strom und den Hügeln mit den roten Holzhäusern der Dörfer, den blühenden Apfelbäumen. Kurz vor ihrem Ziel erwarteten sie Kavallerie und Rekrutenverbände, die in Eile von der Betriebsverwaltung mobilisiert worden waren. Verbündet standen Industrie und Armee der Gemeinschaft der Arbeitenden gegenüber. Unbewaffnet waren diese wie immer, vertrauend nur ihrer Mehrzahl, und ein paar Dutzend Gewehre waren ihnen unendlich überlegen. Kurz nach 2 Uhr hatte Hauptmann Mesterton den Demonstrationszug in Sicht. Ruhig schritten die Menschen voran. Nicht den Umsturz wollten sie, sondern ihr Recht auf Arbeit und Auskommen. Sie sahen nicht die Gewehrläufe, die sich auf sie richteten. Die Musikinstrumente übertönten den Haltruf. Da gab der Hauptmann den Befehl zu schießen. In den Staub des Wegs stürzten die Getroffenen, rann das Blut. Den Bruchteil einer Sekunde später erst war das Krachen zu hören, das den friedlichen Vorsommertag zerriss. 5 Arbeiter waren getötet worden. Auf der Seite der Legalität stand der Hauptmann, der für die Aufrechterhaltung der Ordnung zu sorgen hatte. Auf der Seite der Legalität standen die Wehrdienstpflichtigen, die Befehle zu befolgen hatten. Auf der Seite der Legalität standen, mit dem Recht auf freie Arbeitsausübung, die Streikbrecher. Auf der Seite der Legalität standen die Fabrikbesitzer, denen es zum Besten der Allgemeinheit oblag, wirtschaftliche Störungen zu verhindern. Identisch mit der Legalität waren die kapitalistischen Produktionsbedingungen, die das Leben von Aira Söderberg, Erik Bergström, Viktor Eriksson, Evert Nygren und Sture Larsson forderten. Weil sie die Legalität gefährdeten, wurden die kommunistischen Agitatoren Nordström, Sjödin und Forsman und Linderoth, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, weil er ein Protesttreffen einberufen hatte, zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Die Gewerkschaftsleitung schloss sich der Klassenjustiz an und kriminalisierte die eigenmächtigen Aktionen der Arbeiter. Die Empörung innerhalb der Arbeitsstätten aber ließ sich nicht ersticken. Es kam zur zweiten großen Vertrauenskrise in der Gewerkschaftsbewegung. In Ådalen war der Generalstreik proklamiert worden. In Stockholm demonstrierten 150.000 Arbeiter am Tag der Beerdigung ihrer ermordeten Gefährten. Überall im Land traten fachliche Abteilungen gegen den Willen der Gewerkschaftszentrale in den Streik. Gleichzeitig jedoch, sagte Roggeby, sahen sich die Arbeitenden von der Notwendigkeit, die Sozialdemokratische Partei zurück zur Regierung zu bringen.